Damit stellte er als einer der ersten europäischen Beobachter einen Zusammenhang zwischen der Umwandlung tropischer Flächen zum Zweck einer neuen, profitorientierten Nutzung und einer Veränderung der lokalen und sogar regionalen Klimaverhältnisse her. Unter Umständen fällt es uns schwer, in dieser frühen kapitalgetriebenen Gewalt gegen Landschaft und Arbeitskräfte der Tropen den Ursprung unserer eigenen Wirtschaft und Politik des 21. Jahrhunderts zu erkennen. Aber an den Beispielen des transatlantischen Sklavenhandels und der landwirtschaftlichen Monokulturen, mit denen dieses Kapitel begann, können wir verfolgen, welchen Einfluss die Plantagenlogik bis heute hat. Sie prägt noch im 21. Jahrhundert die Märkte der Weltwirtschaft, die Regulierung oder Deregulierung der Rechte und Behandlung von Arbeitern, die internationale Politik, die Infrastrukturerschließung, den strukturellen Rassismus sowie die Umwelt innerhalb und außerhalb der Tropen. Alex Moulton von der University of Tennessee in Knoxville und seine Kollegen haben anschaulich beschrieben, wie beispielsweise große Teile der Karibik drei aufeinanderfolgende Phasen der Bewirtschaftung zum Zweck der Kapitalanhäufung durchgemacht haben. Als Plantagenära bezeichnen sie Nutzung von Sklaven als Handelsware und produktive Kraft, in der sich das Streben nach biologischer Kontrolle über die tropischen Waldlandschaften mit brutaler Disziplinierung und Kontrolle über versklavte Menschen verband. Die zweite Ära umfasst das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Sie ist charakterisiert durch die Entstehung unabhängiger Staaten wie Jamaika, Haiti und der Dominikanischen Republik. Jetzt konzentrierten sich die Regierungen auf die Produktivität der Landbevölkerung, die Entwaldung und die Ausweitung der nutzbaren Landflächen sowie auf die Modernisierung der Landwirtschaft. Wegen der Hinterlassenschaften der kolonialen Infrastruktur mussten sie sich dazu aber häufig im Ausland in beträchtliche Schulden stürzen und sich der wohlmeinenden, aber ein wenig herablassenden Sichtweise anschließen, der globale Süden habe einen Bedarf an Entwicklung. In der dritten Ära, die von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute reicht, fördern manche Regierungen tropischer Staaten und die fortgesetzte Ausbreitung des globalen Marktkapitalismus den internen Wettbewerb zwischen landwirtschaftlichen Unternehmern, die einander überflügeln wollen und die traditionellen landwirtschaftlichen Methoden hinter sich lassen. Gleichzeitig schlachten führende europäische und nordamerikanische Politiker die Katastrophenhilfe für Menschen in der Karibik, Katastrophen, die nur allzu oft auf die von ihren eigenen Ländern verursachten Emissionen und den damit verbundenen Klimawandel zurückgehen, politisch aus. Sie loben die Resilienz der Einheimischen und übersehen dabei völlig, dass es die Ungerechtigkeiten aus der Kolonialzeit sind, die diese Einheimischen solchen Gefahren aussetzen. Alex beschreibt es so: Diese drei Phasen machen deutlich, wie die Fäden von Kolonialismus, Rassismus und Kapitalismus nach wie vor auf die Landschaften und Arbeitskräfte der Tropen wirken und eine Plantagenlogik in die Gegenwart fortschreiben. Wir haben es hier zwar nur mit einem Teil der Tropen zu tun, aber wir sollten uns nicht vormachen, man könne die europäisch-amerikanische Geschichte in irgendeiner Form vom Schicksal der Tropen, ihrer Bewohner und der Ungleichheit, die auch im 21. Jahrhundert Weltpolitik und Weltwirtschaft prägt, abkoppeln.